erstmal pissen gehen. Am Infostand der DKP. Erstmal in den Wald, am Licht des Ranzes. Ist auf Info 28 und die anderen geilen Sorten. Und auch den Schweinepodcast voll den Torten erholen. Und los geht's. Mahlzeit, Leute. Wenn ich blau, dann seh ich rot. In der Beatshow Hausverbot. Am Banker Schwein bettelt um Geld. Mein Stiefel tritt ihm nicht gefällt. Kotzen, Rübsen, stinken, schreien. So geil kann Brollbar sein. Aus meinem Mund kam ich das Ranzig. Ich sah mich Bären, nochmals Bären, werde ich zum Willentier. Gewalt, Gewalt, die nackte Gewalt. Was anders ist, wird umgeknallt. Im Manzen Scheiße, alles Mist. Töten raus, ich bin sexist. Aus meinem Maul, da steckt das Ranzig. Ich zum Ego. Und jetzt den Gelenken von uns Programm in den Top, jawoll! Und meinem Maul sag ich das Ranzig. Ich sau mir du 28 und schon heil. Los, gib mir ein E! Gib mir ein O! Echo! Los, Kamerad!